mir wer du bist. Sag mir, wenn du gehst. Neuland. Neuland, doch sag mir, wie du tickst, komm sag mir, wer du bist. Der Schwarm im Sturm, sag mir, wer du bist, wohin du gehst. Alles ist so verschwommen, all die Zukunft ist nicht. Drum sag mir, wohin die Reise geht. Ich halt dich auf, es ist nicht zu spät. Drum sag mir, wer du bist.